euch. Sunshine Live. Live. What's up, people? Are you ready to rock with me, Carl Cox? We'll be right back. Something about those little pills. Oh yes, Nature One. Let's see it, come on. Dreams manifest years, the places take a final. The space we are, the space we were, the face we are, the face we were, the space we are, the space we were, the face we are, the face we were, the space. We'll be right back.

Energy und Sunshine Live präsentieren den Christopher Street Day 2007 am 4. und 5. August in Mannheim mit großer Angel Lounge und Sunshine Live Bühne am Neckarufer. An den Decks Dirty Sea und Gunfire, Sushi Shay, DJ Nixaya, Miss D, Fabian Ferrox, Christian Weber, Blondie, Hardy Heller und Laut Leise. Sonntags zieht die große Parade ab 12 Uhr durch die City. Eintritt ist überall frei. Mehr Infos unter www.angel-drink.com oder www.sunshine-live.de oder www.csd-mannheim.de. Feiert mit Angel Energy und Sunshine Live den Christopher Street Day 2007 in Mannheim. Präsentiert von Sunshine Live. Wir sind unter euch. Powered by Angel, dem Energy Drink aus rein natürlichen Inhaltsstoffen, der maximale Energie gibt. Fly naturally higher. Sunshine Live. yes, oh yes, Nature One, you're rocking the house!

We'll be right back.

Sunshine Live maximal von der Nature One 2007. Karl Kotz spielt noch bis ca. 3.30 Uhr. Wir sind kurz vom Gig. In 10 Minuten muss er auf die Bühne. Armin vom Urin ist hier. Armin, nice to meet you again. Nice to see you, man. How are you? Very good. You look very nice tonight, especially for your gig. I think it's your second gig now at Nature One, huh? Third one. I forgot. The third one. That's okay. I told you half an hour ago, this weekend is absolutely amazing in the history of Nature One because the people are very relaxed. We had the best weather since 5 years. So you played the first time 3 years ago. And I want to know, shortly before you start on stage, what can the people expect tonight? Trance music? Yeah, hopefully. Now I think it's going to be a little bit later set, but I want to play an uplifting set tonight, and yes. You know, that's where my heart is. So you prepared a special set for Nature One, or? Yes, well, I've been thinking a lot about the set for Nature One. It's one of my most important festivals of the year, definitely. It's probably one of the few times that I play in Germany at all this year, and last year was definitely one of my favorite gigs. So it's also, it takes about a week for me to think about what am I going to play, what's the option. So I have a lot of options. That's what I have. I'm sure that you have. So we will see what happened now. People waiting for you yesterday, they call your name, you know, everybody send emails and SMS. So we will see what you're doing now after Karl Kotz. You played together with Karl Kotz before? I've played with him before, but not after him. So okay. It's going to be interesting. So I think it's no problem because the open air floor is very open for everything. And they're waiting for Armin van Buuren. So we have a short meeting with you now. Say hello and wish you much success tonight. Okay, man. And I know you love Nature One, and yeah, the people will love you. Awesome. Thank you very much, man. Armin, thank you very much. And now starting. Okay, man. We'll be right back. Thank you very much, Nature One. You've been wicked tonight. Wicked, wicked, wicked.

Thank you. Nature One 2007. Das 13. Land und Armin van Buuren ist das, der, den ihr gerade hört, hier auf dem Open Air Floor auflegt. Und das wird so der letzte große Take sein, den wir jetzt machen. Denn um 5 Uhr werden wir die Live-Übertragung dann schon schließen heute. Aus einem einfachen Grund. Anthony Rota möchte nicht, dass sein Set übertragen wird bei Sunshine Live. Ein Wunsch, den wir natürlich respektieren. Ja, man muss aber auch sagen, warum, ne? Ja, weil es klingt ja so nach dem Motto, ey Leute, ich habe keinen Bock auf Sunshine Live. Nein, das ist es nicht. Aber er hat berechtigte Befürchtungen, dass dieses Set sonst relativ schnell irgendwo auftauchen würde. Also nein, Fakt ist das. Wir haben ihn ja eigentlich auch immer übertragen bei Mayday oder auch bei Let's Nature One. Er hat sehr, sehr viele neue, exklusive Sachen und dann respektiert man das. Er sagt halt, ihm ist die Gefahr zu groß. Ja. So. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Also respektieren wir, wie gesagt, auch völlig ohne Fadenbeigeschmack. Also wenn er das nicht möchte, dann ist Andrew ist ein Netter und dabei bleiben wir auch. So, gut. Erik, du bist auch ein Netter. Ja, du auch, Tillmann. Du bist echt so nett. Also es gibt wenige nette Menschen, aber du bist ein Netter. Oh, jetzt muss ich aber doch fast mit meinem Tränchen. Der Tobi ist manchmal auch ein Netter. Ja. So, wir wollen das mal kurz ganz nett zu Ende bringen. Fakt ist, 5 Uhr ist Schluss. Also eine Stunde früher, ihr wisst jetzt warum. Armin van Buuren auf der Bühne, nochmal für alle, die immer wieder motzen, weil wir nochmal dazwischen quatschen. Wir werden das alles nochmal wiederholen, ohne Moderation. Genau. So, wenn es nicht klappt, ist der Tobi der Arsch von dem Herrn, weil er hat mitgeschnitten. Aber Tobi ist normalerweise wenigstens in der Beziehung zuverlässig. So. Gut eine mitbekommen. Nein. So, für dich geht der Job dann erst jetzt los. Du musst dann jetzt gleich aus Classic Terminal rauf. Ich freu mich auch drauf. Also wie Charlie hat vorhin das Licht ausgemacht, ich mache das Licht jetzt wieder an. Und von daher wird glaube ich eine lustige Angelegenheit. Ich sehe gerade Bilder, die Tobi gemacht hat. Ja. Geht gar nicht. Wie du denn veröffentlicht? Ich habe ein Persönlichkeitsrecht. Das ist schon viel schöner. Das ist aber. Ja, schon. Okay. Ja, aber auch nur du. Ich meine, also der Hardy kommt nicht besonders gut weg. Bevor wir wieder auf die Eier kriegen. Armin spielt, lassen wir den noch ein bisschen für euch on air. Erik, ich sag dir einfach danke für das nette Wochenende, was ich auch mit dir hatte. Danke, dass du hier warst, dass du mir oder uns, dass wir uns gegenseitig. Wollen wir noch kurz Bilanz ziehen über diese Nature, dann muss ich das nachher nicht mehr machen. Bitte fang an. Ja. Ich würde sagen, richtig Glück gehabt mit dem Wetter. Was wir auch gemerkt haben an den Besucherzahlen, also es war wirklich heute proppevoll. Also wir haben um 12:15 noch ca. 4.000-5.000 Leute draußen gehabt und ich vermute auch, das sind weit über 50 dieses Jahr. Also ich denke auch, dass wir mal richtig, richtig ordentlich draufgepackt haben. Richtig geile Shows haben wir gesehen zwischendrin. Hat super alles geklappt vom technischen, organisatorischen Ablauf. Eine der bestorganisierten Veranstaltungen, muss man sagen. Ich habe vorhin ganz kurz noch Nick Scher getroffen, der mit dem Lächeln über den Lippen durch das Gelände gelaufen ist. Der auch sagte, also das ist der Eindruck schon gestern gewesen, das ist somit die beste Nature One, die es je gegeben hat. Absolut relaxed, entspannt. Also so ein ganz anderes Feeling als sonst. Vielleicht auch durch das Wetter nach 2 Jahren Pause mit nur Mistwetter. Aber also irgendwie anders. Und er sagt auch, absolut genau so sieht er es auch. Also scheint dann wohl auch so zu stimmen, der Eindruck. Gut. Wir werden in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr natürlich Bilanz ziehen können, dann wissen wir die exakten Besucherzahlen, wenn wir euch natürlich auch nicht im Dunkeln darüber lassen. In jedem Fall war es eine wirklich sehr, sehr schöne Nature One. Wir haben sie genossen. Ich hoffe, ihr, die ihr zu Hause bleiben musstet, habt sie auch ein bisschen genießen können durch unsere Übertragung. Ich hoffe, wir haben es einigermaßen rübergebracht. Man sieht auch, dass alles irgendwie ein bisschen näher zusammengerückt ist. Also eine Aktion, die ich noch erwähnen möchte, haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gab zum Beispiel in diesem Jahr ein Meet and Greet im Medienzelt, wo Top-DJs wie Felix, wie Chris Liebig. Haben die angekündigt, genau, richtig. Ja. Alle gekickert haben. Richtig, ging da konnte jeder, konnte jeder wirklich hingehen. Da musste man nicht großartig jetzt irgendwie sich auf eine Warteliste eintragen, sondern was einfach hingegangen hat gegen die gekickert, auch gegen die Disco Boys und gegen Karotte gestern Abend. Richtig. Also eine richtig geile Aktion, super gut angekommen. Chris Liebig hat übrigens gerade das Zelt drüben in Century Circus knalle voll. Ja. Ja, also vor allen Dingen überall, alle Floors, Hard Floor, Classic Floor, House Floor hinten. Alles richtig voll. Super gut gelaufen, wirklich. Ja. Also gibt's auch gar nichts zu meckern. So, mehr wollen wir an dieser Stelle noch nicht sagen. Wie gesagt, es wird die nächsten Tage noch genügend Resümee geben über die Nature One. Timmann, du musst rauf, rüber. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich hole meine Koffer. Ich sag nochmal danke an Tobi, der wie immer den Ü-Bahn genutzt hat, um nicht nur Technik zu machen, auch schöne Frauen zu gucken, weil die laufen hier zu Genüge vorbei. Ja, wenn ihr mal einen attraktiven Mann braucht, der sogar Regler schieben kann, Tobias Zöllner. So. Schön, dass wir das auch nochmal gesagt haben. Ja, und er schiebt sie ganz zärtlich, diese Regler. So, Erik, nochmal auch danke an dich. Ich wiederhole mich ungern, aber ich tue es gerne in diesem Fall. Wir sehen uns nicht erst bei der nächsten Nature One, sondern bei der nächsten Gelegenheit. Spätestens bei 10 Jahre Sunshine Live eventuell. Ich sehe es jetzt wieder immer öfter. Aber das erzähle ich dann ein andermal. Genau. Und nicht dran denken, ihr könnt jetzt motzen, wie ihr wollt. Ihr wisst es, es ist Tradition. Wir werden euch die Sets wiederholen ohne Moderation. Nur wenn wir hier live sind und haben die Künstler, nehmen wir auf Mitschneiden, mit Sicherheit keine Rücksicht und auch sonst nicht. In diesem Sinne. Ja. Angenehmes Wochenende. Dir ein schönes Set. Wir sehen uns im 11. und 12. Land nächstes Jahr, genau. 2008. Tschüss. Sunshine Live Maximal. Live. Nature One 2007.

Nature One, das 13. Land. Es ist kurz vor 5. Und jetzt ist also Zeit für uns, dass wir uns ausklinken hier aus der Live-Übertragung. Es waren sehr schöne 19 Stunden, die wir übertragen haben hier von der Raketenbasis Pietner in Kastelaun. Ich denke mal, die Zahl 13 war für die Nature One eine absolute Glückszahl. Wetter war absolut traumhaft. Es ist nachts nicht so kalt geworden wie sonst. Wir haben keinen einzigen Regentropfen abbekommen. Alle Floors haben funktioniert. Damit meine ich nicht nur technisch, sondern vor allem, was den Zuspruch von den Massenehmern betrifft. Besonders heute war ein ausgesprochen guter Tag. Es war rappelvoll hier. Es ist immer noch rappelvoll. Auf dem Main Floor stapeln sich immer noch die Leute. Und alle anderen Floors sind richtig gut und richtig geil besucht. Ja, die Nature One, die macht einfach Spaß und das wird hoffentlich auch in den nächsten Tagen so bleiben, in den nächsten Jahren so bleiben, bei den nächsten Nature Ones, die wir hier noch erleben dürfen. Für heute, wie gesagt, klinken wir uns jetzt erstmal aus, wünschen euch eine gute Nacht, einen schönen Sonntag. Der wird schön werden in Deutschland bei Temperaturen über 30 Grad. Der Sommer ist zurück, hoffentlich bleibt er ein bisschen. Ich bin Erik und mit den letzten Tönen von Armin Buuren verabschieden wir uns von hier, von der ehemaligen Raketenbasis Pietner aus Kastelaun. Das waren für euch 19 Stunden Nature One 2007. Danke an Tobi, der die Technik gefahren hat. Danke an Sven im Studio, der das Ganze abgenommen hat. Danke an Tillmann, der jetzt schon mittlerweile auflegt seit einer halben Stunde. Oder nee, um 5 Uhr, glaube ich, fängt er an. Also fängt jetzt auch ein paar Minuten an. Legt in den Sonnenaufgang hinein auf. Ja, wie gesagt, euch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Live, Nature One 2007, das 13. Land. Thank you.